古筝曲高山流水，清新淡雅。 二胡曲江河水，汹涌澎湃。 古琴曲流水，绕梁不绝。 水是美之源泉， 珍惜水资源，让美永驻人间。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。在这里，乐器展现出最美的音色。在这里，音乐家挥洒他们的激情。北京音乐广播古典音乐有限频道，调频98.6兆赫，每天8点20点播出。魅力演奏厅。 欢迎收听魅力演奏厅，我是古月。今天为您带来的是2000年在莱比锡集市广场上举行的108赫音乐会的现场录音。参加演出的有爵士音乐家 Bobby McFerrin、 小提琴家阿黛尔·安东尼和吉尔·沙哈姆，还有雅克·路斯尔三重奏团、国王合唱团、德国铜管乐团、吉利·斯蒂文与民乐团、第五元素萨克斯五重奏团、龟岛弦乐四重奏团和莱比锡格万特豪斯管弦乐团。下面让我们一起来聆听他们以不同的方式演绎巴赫的作品。 Thank you. Herzlich willkommen, liebe Bach-Fans, hier auf dem Marktplatz in Leipzig. Das ist Ellen Banks. Und das ist natürlich Nina Ruger. The world is still fascinated, of course, by the music of Bach. And the musicians that you'll see this evening will show that the music of Bach is still vital, it's still contemporary, and it's still very much universal. But there's something special about the music of Bach. It's hard to define, it's even harder to translate. It has this kind of magical quality to it that somehow just seems to make it swing. And this program is called Swinging Bach. Und genau das wollen wir heute Abend. Wir wollen Ihre Herzen und Ihre Seelen zum Schwingen bringen, meine Damen und Herren. Und dafür haben wir wunderbare Musiker aus verschiedenen Welten. Einmal aus der Klassik und einmal aus dem Jazz. Und wir haben Wandler zwischen den Welten. Crossover-Musiker. Und alle zusammen werden Ihnen und uns eins schenken. Swinging Bach. We'd like to start with an orchestra whose own history goes back 250 years. Das Gewandhausorchester aus Leipzig unter der Leitung von Christian Gantsch. Over the years, a number of jazz musicians, world-famous jazz musicians, of course, have also been interested in the work of Bach. People like Oscar Peterson or Ornette Coleman, Benny Goodman, Dave Brubeck. But during the last 40 years, one person in particular has been the very personification of what we've come to call swinging Bach. He, together with his trio, with skill, with imagination, avec beaucoup d'esprit et joie de vivre, made the music of Bach swing in all kinds of languages. Er hat Bach als allererster so richtig zum Vibrieren gebracht. Er ist vielleicht sogar der Urvater des Swinging Bach. Jacques Lussier. Und er ist heute zu dritt hier mit seinem Trio. Und ich möchte die beiden anderen auch noch vorstellen. Es ist Andrea Pino am Schlagzeug und Benoît Dunez-Segonsac am Bass und natürlich am Flügel Jacques Lussier. Es ist wunderschön, dass so viele Fans hat. Keine Sorgen, kommt wieder. Sie werden mehr von Jacques Lussier heute Abend zu sehen und zu hören bekommen. Ja, und alle von Ihnen, die zur Gänsehaut neigen, die könnten jetzt heftige Reaktionen zeigen. Denn Sie hören jetzt das Konzert für zwei Violinen D-Moll, den ersten Satz, das Vivace. Und ein Musikkritiker hat mal so schön darüber gesagt, das ist tongewordene Lebensbejahung. Und wenn wir jetzt Ja sagen zu dieser Musik, dann brauchen wir zweierlei. Wir brauchen ein Weltklasse-Orchester, das haben wir hier, das Gewandhausorchester, und wir brauchen zwei Weltklasse-Violinisten. Die haben wir auch. Und die haben dieses Ja zum Leben und zur Musik auf ihre ganz besondere Weise dokumentiert. Sie sind nämlich miteinander verheiratet. He gave his debut at the tender age of 10 with the Jerusalem Symphony Orchestra. She also aged 10, first appeared at a Royal Command performance in front of Prince Charles and then later with the Adelaide Symphony Orchestra. Their range of interests in music is very, very broad indeed. It goes from classical to new music via tangos from Astor Piazzolla. But periodically, they always seem to return to the music of Johann Sebastian Bach. Now, whether that has to do with the fact that they're also husband and wife, that's up to you to decide. Meine Damen und Herren, ich freue mich, Ihnen ankündigen zu können. Adele Anthony, Gil Shaham, begleitet vom Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Christian Gansch. Thank you. Vielen Dank. Auch so kann eines der berühmtesten Orgelwerke von Johann Sebastian Bach zum Klingen gebracht werden. Diesmal in einer Version von German Brass. Nochmal vielen Dank. That's a piece that you'll actually hear twice more this evening, but played very differently. It's very interesting to hear the way that different people approach pieces of music that are very well known. So if you pay attention, you'll hear that twice more this evening. Unser nächsten Gast bedarf eigentlich keine langen Vorrede. He's a singer, he's a composer, and he's a conductor. He's equally at home performing jazz, classical, and pop music. But of course, he's best known throughout the whole world as someone who has an amazing ability to improvise and a vocal style that is simply unmistakable. He also has great dreadlocks. Please welcome Mr. Bobby McFerrin. Thank you. Saxophon Quintett. Das klingt viel, viel harmloser, als sie sind. Das, was sie eben gespielt haben, das haben sie nämlich, das haben sie gestanden, Fudge Fugue genannt. Und Fudge heißt fälschen oder frisieren. Aber es war eine nett frisierte Fuge. Sehr schön frisiert, natürlich, sind unsere beiden Violinisten, aber keine Fälscher. Garantiert nicht. Sie hören wir jetzt noch einmal, sozusagen mit einer Fortsetzung dessen, was Sie vorhin gehört haben. Nämlich noch einmal das Konzert für zwei Violinen, D-Moll, diesmal der dritte Satz, das Allegro. Adela Anthony, Gil Shaham, das Gewandhausorchester Leipzig. The four musicians that you're about to see perform next come from California, where 15 years ago they formed the Turtle Island String Quartet. They're inspired by musicians as diverse as Vivaldi, Jimi Hendrix, Miles Davis, and Stephan Grappelli. And if you listen carefully, you'll actually hear all of those influences in the music they'll be performing this evening. But the main reason, of course, why they're here is because they too have been influenced by the music of Johann Sebastian Bach. Please welcome the Turtle Island String Quartet. Thank you. Jetzt wird's very British. Die King's Singers stehen auf dem Programm. Oh. Wir wollen noch zwei Worte, aber nicht viele dazu verlieren. Die sind tatsächlich, und ich kann Ihnen das versichern, das sind die Könige des A Cappella-Gesangs. Sie sind weltweit gefragt und begeistert gefeiert. Aber sie sind natürlich nicht so arrogant, dass sie sich selbst aus diesem Grund als Königssinger bezeichnen. Das wäre auch wirklich ein bisschen vermessen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Die Gründer dieser Gruppe, die sind vor Urzeiten, also vor über 30 Jahren, allesamt mal Schüler des King's College in Cambridge gewesen. Those are the facts, but what really matters is that they can sing literally anything, no matter when it was composed, no matter which genre it belongs to. If it can be arranged for six voices, they can sing it. They can sing it with ease, and especially with that wonderful sense of fun that they have. Now, for this evening's performance, they've worked on a piece that plays perfectly with the theme of our program, Swinging Bach, but it also plays perfectly with the theme of the problems of creativity, as you're about to hear. Please welcome the King's Singers. Chessbach had a little problem. Chessbach was in a fix. Chessbach couldn't find an answer. I've written most of a rather fabulous work. Toccata, it's in D minor, but now I'm feeling a bit of a jerk. Watch it come after it. cerebral crisis and I'm working to a deadline. What can I fit? What to fit after the great Toccata? Maybe it needs to be something faster. I haven't got a clue and in a week the piece is due. I'm in a panic, in a panic, in a panic, in a panic, in a panic, in a panic, in a panic, and I'm stuck like glue. That was a true world premiere because they only rehearsed together for the first time ever yesterday, and that was the very first performance ever on stage in front of an audience all over Europe. So once again, applause for Jack Lussier, the trio, and Bobby McFerrin. Ich merke, dass mehr Leute hören wollen, was Jacques Lussier spielt. Nochmal, Jacques Lussier mit seinem Trio. Quintessence Saxophone Quintet. Thank you. Thank you very much, the Turtle Island String Quartet. Bach hat bekanntlicherweise geistliche und weltliche Musik geschrieben. Für ihn gab es keine Grenzen zwischen unterhaltender und ernsthafter Musik. Und so gesehen könnte man sagen, dass er nicht nur seiner Zeit voraus war, sondern vielleicht sogar auch unserer Zeit voraus war, denn wir führen immer noch diese Diskussion über die Unterschiede zwischen E- und U-Musik. And somehow I can't help thinking that Bach would have understood people like Miles Davis and Duke Ellington, for instance, two of the greatest jazz musicians of what now is the last century, the 20th century, because they're both on record as saying there are only two kinds of music, good music and bad music. Wir hören jetzt aus der Orchestersuite Nummer 2, H-Moll, zwei Sätze, das Menuett und Badinerie, was so viel heißt, wenn man es ein bisschen altmodisch ausdrücken will, Tändelei. Und wenn man es modern ausdrücken möchte, ist es ein Flirt. Meine Damen und Herren, Jirgis Divin und das Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Christian Gansch. Thank you.

Thank you. We'd just like to thank everybody that took part in this evening's performance. Obviously, we'd like to thank all of the artists who took part this evening. Applause, please, once more, for all of the artists Applause who took part in this evening's performance. Und wir möchten uns natürlich bei alle zu Hause, die zugeschaut haben, die zugehört haben, aber vor allem möchten wir uns bei euch bedanken. Es hat geregnet, es hat nichts ausgemacht. Ihr habt eben wunderbar mitgesungen bei Bobby McFerrin. Das war unglaublich. Wir waren nicht sicher, ob er das machen könnte oder nicht. Wir haben ihm gesagt, in Leipzig überhaupt kein Problem. Also das war wunderbar, wie alle mitgemacht haben. Vielen, vielen Dank dafür. Dankeschön. Thank you.